Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Domian-Woche. Heute Nacht, Montagnacht, wie immer eine freie Nacht, eine offene Telefon-Talkshow. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, sehr gerne, ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist 20 Jahre alt und heißt Jennifer. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jennifer. Warum hast du angerufen? Was ist los? Also mein Thema ist, ich bin bisexuell und total in meine Freundin verliebt. Ich wohne jetzt schon 2,5 Jahre mit ihr zusammen. Aha. Und habe das aber erst vor einem Jahr gemerkt, dass ich sie ziemlich gerne mag. Ja. Hast du einen Freund im Moment? Ja, der ist aber im Kosovo. Der Soldat? Der ist Soldat, genau. Der Soldat. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Jetzt circa 9 Monate ja. ungefähr. Der weiß von der ganzen Sache nichts? Nein, der weiß von der ganzen Sache nichts. Weiß deine Freundin davon, dass du jetzt doch mehr als freundschaftliche Gefühle für sie empfindest und hegst? Also ich glaube, dass sie vielleicht einen leichten Verdacht haben könnte. Warum? Weil, also und wenn ich mit ihr unterwegs bin, so, ich nehme sie an die Hand, ich küsse sie, aber... Nein, das machen Mädels ja schon mal so. Ja, ja, aber... Wir Jungs machen das ja nicht so. Leider, schade auch, aber wir machen das nicht so sehr oft. Aber die Mädchen machen das ja eher, ne? Ja, also weiß ich nicht. Also ich streiche sie ziemlich oft so und wir hatten auch schon zu dritt jetzt mit einem Freund zusammen Sex und... Wie bitte? Und dein Freund ist im Kosovo? Ja, nein, das war ja schon die Zeit ein bisschen weiter davor. Ach, das war's. Hey, da hattest du einen Dreier mit deiner Freundin? Ja, und irgendein Mann? Ja, genau. Und wie heiß bist du an die Freundin rangegangen? Ziemlich weit. Also sie haben schon ziemlich alles so gemacht, was Frauen untereinander machen können. Was können denn Frauen so untereinander machen? Möchtest du jetzt Details wissen? Nein, ja, doch, irgendwo schon. Nein, aber es war richtiger Sex, den ihr beide miteinander hattet. Ja, richtig. Knallharter Sex. Ja, genau. Ja, aber ich meine, dann sind ja schon die Dämme gebrochen. Ich dachte, ihr würdet jetzt so ganz vorsichtig euch beschnüffeln und... Nein, das war ja halt nun, weil man möchte den Mann, der dabei war, nun ja nun auch ein bisschen scharf machen. Ja. Und es war dann halt so, dass wir beide natürlich das prickelnd fanden, dass er natürlich total, auf Deutsch gesagt, aufgegeilt daneben saß. Ja. So. Und ja, auf Deutsch ausgedrückt. Auf Deutsch, ist schon klar, ja, wir verstehen es auch. Und deswegen, sag ich mal, haben wir das halt so gemacht. Aber ich habe jetzt Angst, wenn ich sie jetzt nochmal dazu überreden möchte, dass das unsere Freundschaft kaputt macht, weil ich mit ihr alleine Sex habe. Interessant ist, wäre doch, Jennifer, zu erfahren, habt ihr darüber, ihr beiden Mädels, gesprochen, wie euch das so gefallen hat, diese Sexsituation bei dem Dreier? Ja, also mir hat sie ja sowieso gefallen. Das ist mir schon klar, das habe ich schon gehört, ja. Aber und ich will ja wissen, ob es ihr gefallen hat. Also ich habe sie gefragt, so, ja, wie fandest du denn das? Und sie sagt so, ihre Neugierde ist befriedigt, aber halt, so, sie möchte es halt nicht nochmal haben. Also sie hat es so eigentlich schon gefallen. Das klingt schlecht. Aber mehr ist da halt nicht bei ihr, ne? Das klingt schlecht. Ne, ja, wenn die jetzt angeklickt worden wäre dadurch, ne, dann hätte die jetzt ganz anders reagiert. Dann hätte die zumindest gesagt, ja, man kann es ja auch mal machen. Ich fand es auch nicht schlecht. Warum nicht? Oder irgend sowas. Ne? Hat die einen Freund im Moment? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Aber seitdem bist du richtig scharf auf sie. Kann das sein, dass es damit zusammenhängt? Ja, genau. Mhm. Genau, da habe ich ziemlich gemerkt, dass ich ziemlich Bock auf sie habe. Hast du denn gar kein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber, der in der weiten Ferne sich aufhält? Ich meine, er weiß, dass ich auf Frauen und auf Männer stehe. Mhm. Und ich sag mal, er würde mich wahrscheinlich nicht teilen. Mhm. Ich sag mal so auf eine Art, er ist zwar jetzt weg und er ist unerreichbar im Moment. Mhm. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es so, dass ich vielleicht diese Liebe irgendwie, die er mir normalerweise gibt, bei ihr auf eine Art versuche wiederzufinden. Ne? Wenn du Spaß mit dir selbst hast, wenn du dich selbst befriedigst, ich gehe mal davon aus, dass du es tust. Ja. Du wirkst doch sehr sinnlich und da kann ich mir vorstellen, dass du das machst. Ja, sag mir mal, wer macht das nicht, ne? Ach, sag das nicht. Ich sag das nicht. Sehr viele Frauen machen das leider nicht, finde ich. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Denkst du dann eher so an deine Freundin und an erotische Situationen, die du mit ihr jetzt erlebt hast oder erleben würdest wollen gerne? Oder denkst du mehr an deinen Freund? ich sag mal, das ist, also am liebsten natürlich mit beiden jetzt, sag ich mal, ne? Mit beiden. Das wäre natürlich das Schönste, was mir überhaupt passieren könnte, sag ich mal. So, jetzt ist das Problem, was machst du mit deiner Freundin und offenbarst du dich ihr oder schluckst du es quasi weiter runter, die Sehnsüchte, die du hast? Ne? Das ist ja mein Problem. Ich habe halt Angst, ihr zu erzählen, dass ich mich in sie verliebt habe, weil ich Angst habe, sie dadurch zu verlieren, weil ich möchte sie unbedingt als Freundin behalten. Aber es würde mir total das Herz brechen, wenn sie dann auf einmal sagen würde, halt stopp, so, ich weiß, das tut mir leid, ich kann nicht weiter mit dir zusammenleben, es geht halt nicht. Aber warum solltest du sie verlieren, wenn du, ihr seid gute Freundin, sagst du, ne? Ja, richtig gute Freundin. Ne? Ja. Warum solltest du sie verlieren, wenn du ihr davon erzählst? Wenn ja, weil sie vielleicht mit der Situation nicht klarkommt und mir dann vielleicht anders gegenüber ist. Gut, aber das kannst du dann ja, das ist ja dann deine Rolle, das auch aufzufangen, indem du ihr gleich sagst, pass auf, so und so empfinde ich. Wenn du das nicht erwidern kannst, möchte ich, Jennifer, auf jeden Fall, dass wir befreundet sind und ich möchte dich auch nicht weiter bedrängen und unter Druck setzen. So kannst du ihr das doch auch einfach machen und du wüsstest, woran du bist. Ja, aber ich habe halt Angst davor, dass sie dann sagt, ich möchte das nicht weiter. Ich hab da keinen Bock drauf. Dass sie mir anders gegenüber ist. Das wäre genauso, als wenn, sagen wir jetzt mal Beispiel, ein schwuler Freund von dir würde dir sagen, er hat sich in dich verliebt. Ich meine, du vielleicht würdest sagen, okay, alles in Ordnung, aber du würdest dich anders gegenüber verhalten. Ja, nein, aber wenn es wirklich ein guter Freund von mir wäre oder wenn man die Situation so umsetzt, glaube ich, dass man sich aber auch arrangieren kann in einer guten Freundschaft. Es ist wirklich du musst es abwägen, wie sehr du verliebt bist und wie sehr du darunter leidest und welche große Sehnsüchte und welche Begehren du auch hast in dir. Ja. Ne? Das musst du abwägen, wenn du das nach ein paar Monaten vielleicht gar nicht mehr aushältst, neben ihr still zu sitzen, ohne sie zu streicheln oder so. Weil ich halte es jetzt schon ein Jahr lang durch, aber irgendwann, ich gehe kaputt da dran. Siehst du, das ist genau der Punkt, du gehst kaputt dran. Deswegen würde ich schon vorschlagen, es ihr zu sagen. Denn dann weißt du, woran du bist. Wenn es für dich auch hart ist, wenn sie sagt nein. Ich habe fast die Vermutung, dass sie sagt nein, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast. Ja. Aber ich weiß es ja nicht. Und du musst aber richtig deine Frau stehen und auch ihr klar sagen, pass auf, ich möchte aber auch mit dir befreundet sein. Ich werde dich auch nie angrabbeln und dich nie irgendwie in unangenehme Situationen hineindrängen und drücken. Hm? Ja, aber nicht, dass sie mir dann nachher irgendwie es gibt total keine, komisch gegenüber. Nee, Jennifer, es gibt für fast alles keine hundertprozentige Sicherheit. Ja. Man muss immer überlegen, wie verhält man sich am klügsten und auch am fairsten sich selbst und anderen Leuten gegenüber. Und ich würde es in dem Falle wirklich machen. Ja. Ja? Und wenn ich sie als beste Freundin verliere, dann muss ich nochmal bei dir anrufen, weil ich dann das nächste Problem habe. Dann bin ich schuld und dann. Ich glaube, dass ihr das hinbekommt, ihr beiden. Und du solltest vielleicht auch nochmal über deine Rolle, über deine Gefühle vor allen Dingen nachdenken, deinem Freund gegenüber, ne? Mhm. Jennifer. Das werde ich machen. Dann sag mal in einer netten Stunde, ihr beiden Mädels beim Eierlikör zusammen oder so, Tässchen Kaffee und so und erzählt euch das. Das ist in Ordnung. Alles Liebe, alles Gute. Ja, dir auch. Jennifer, ciao. Tschüss. Wir haben heute eine, wie ihr seht und wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich sage euch jetzt schon mal das Thema für morgen. Morgen heißt unser Thema, Sex hat mein Leben zerstört. Im direkten Sinne, im indirekten Sinne. Sex hat mein Leben zerstört. Thema morgen. Michael, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Dein Thema. Mein Thema ist, ob behinderte Kinder kriegen dürfen oder nicht. Was hältst du davon? Das finde ich erstmal eine sehr fast schon freche Fragestellung. Natürlich dürfen behinderte Kinder kriegen. Was für eine Frage. Auch wenn die Behinderung weiter vererbbar ist. Ich finde, das sollten die Eltern entscheiden, nämlich die behinderten Eltern. Ja, ich bin in so einer Situation. Ich bin selber hochgradig sehbehindert. Meine Frau ist auch hochgradig sehbehindert. Ja. Und wir haben vor 4 Wochen eine Tochter bekommen. Mhm. Und sie hat halt von meiner Frau die Augenerkrankung geerbt. Mhm. Und Gott sei Dank ist sie operativ entfernbar. Aha. Weil man heutzutage schon so weit ist. Ja. Damals waren wir noch nicht so weit. Mhm. Und es ist jetzt so, dass die schon bei der Entbindung damals schon gesagt haben, so teilweise immer nur, wenn da keiner bei war, die Schwestern oder die Ärzte, ja, wie können sie denn nur, sie haben doch selbst die Erkrankung, wie können sie denn nur das, auch wenn die Krankheit vererbbar ist, das weitergeben? Und war euch das vorher denn bewusst und klar auch? Ja, natürlich war uns das klar. Wir haben uns das überlegt. Wir haben uns auch erkundigt, was man medizinisch machen kann. Mhm. Ich habe Physiotherapeut gelernt. Ja. Da kann man dann ein bisschen mehr Bezug dazu. Mhm. Und es ist halt so, ja, ich wusste, dass man das operativ entfernen kann. Mhm. Zumal die Wahrscheinlichkeit ja auch noch 50-50 steht, dass das Kind ja wirklich die Erkrankung kriegt, weil ja sonst einfach hätte ja auch meine Gene kriegen können. Ja. Jetzt sag mir mal eben, Michael, dass du sagst, dass du und deine Frau, ihr seid beide hochgradig sehbehindert. Ja. Was heißt, seid ihr fast blind, erblindet? Nein, also ja gut, kann man schon so sagen. Guck mal, Domian, ich habe 16,6%, meine Frau hat 20,3%. Das sind so Prozente, da können wir uns alle nicht so richtig was vorstellen. Also ein Sechstel und ein Fünftel. Stell dir vor, du hast machst einen Strich mit einem Kugelschreiber und siehst ihn sechsmal kleiner. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, kannst du oder könnt ihr euch denn so normal im Alltag bewegen? Geht das ja, mit extrem? Wir haben eine eigene Wohnung, wir sind verheiratet, ich habe Arbeit. Also ich meine, mit bewegen meine ich es so. Kannst du die Straße, kannst du die Straßenbahn sehen, wo du einsteigst oder. Ja, naja gut, ich muss Fragen halten, ne? Wenn ich was nicht erkennen kann oder was ich lesen kann. So klar, die Wege, die ich kenne, so die Straßenbahn, die ich kenne, so hier in der Umgebung. Das geht. Also so grobe Konturen kannst du sehen. Ja. Und du kannst. Ich kann auch noch Straßenbahn teilweise lesen, es kommt aber auch drauf an, auf die Bahn, was es für Bahnen sind. Ja. Hast du trägst du eine sehr starke Brille? Ja, ich habe eine Brille, die hat 11 Dioptrien. Die brauche ich allerdings auch nur für meinen Alltag halt. Zum Lesen ist sie nicht. Das ist mein Alltag. Wenn ich diese Brille aufhabe, könnte man das praktisch mit 30% vergleichen. Ah ja. Diese Krankheit ist angeboren bei dir? Ja, bei mir ist Toxoplasmose. Das ist in der Schwangerschaft bei meiner Mutter entstanden. Ja. Meine Mutter ist erkrankt an Toxoplasmose. Das heißt, du kennst die Welt gar nicht anders, so wie du sie jetzt durch deine Augen wahrnehmen kannst. Ja, genau. Und die Krankheit von deiner Frau, die ist auch angeboren. Ja, das ist so, weil in der Familie, der Vater hat den grauen Star, noch drei andere Geschwister haben den grauen Star von meiner Frau. So, jetzt habt ihr beide euch damals, ihr habt gesagt, wir heiraten, ihr seid ja sehr jung, du bist 20 und wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist 21. 21. Und ihr habt euch dann entschieden, wir wollen auch ein Kind haben. Ja. Ist das ein Wunschkind gewesen oder ist es so passiert? Ja, so halb und halb. Wir wollten schon ein Kind haben. War das denn schon so ein Thema bei euch, dass ihr sagt, können wir überhaupt, sollen wir überhaupt? Oder habt ihr gesagt, nein, wir gehen das Risiko ein und wir sorgen dann auch für das Kind, egal was. Ja, so haben wir das gesehen. Ja. Ich finde das eigentlich eine richtige Einstellung. Ich finde es infam von außen zu sagen, nee, die dürfen keine Kinder kriegen. Mir ist unwohl dabei. Ich finde, ihr seid Erwachsene, zwar noch sehr junge, aber ihr seid erwachsene Menschen und werdet genügend Verantwortungsbewusstsein auch haben, zu sagen, wir machen das so. Ja, das Härteste war ja noch, dass das Jugendamt sogar hier war. Ich nicht weiß, woher es kam, wer es hierher bestellt hat. Und sich sogar die Wohnung angeguckt hat, ob die sauber ist, ob alles in Ordnung ist, ob das für das Kind gut gesorgt wird. Also hat euch jemand angeschwärzt? Ja, ich weiß nicht wer. Ist es denn alles jetzt gut gegangen und oder bekommt ihr Schwierigkeiten vom Jugendamt? Nein, es ist alles gut gegangen, die haben sich das angeguckt, die haben gesehen, dass ich halt auch Arbeit habe. Da würde ich mich schon sehr als Mensch zweiter Klasse fühlen. Ja, ne? Fühle ich mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wie alt ist denn euer Kind jetzt im Moment? 4 Wochen. 4 Wochen erst, also ganz, ganz klein. Und du sagst aber, dass man das operativ jetzt oder irgendwann wird beheben. Ja, Freitag ist es schon die erste Operation gewesen und, ach so. Und übermorgen ist die zweite. Und dieses wiederum bedeutet, dass es ist ein Mädchen, ne? Ist ein Mädchen, heißt Laura Sophie. Dass die Laura irgendwann ganz normal wird sehen können? Nein, das schwankt. Das kann schwanken zwischen 60% und 100% oder also könnte noch, wenn das alles normal verläuft, so Autoführerschein könnte noch gemacht werden. Ja, das ist doch okay, ne? Ja, so sehe ich das auch. Ja. Also meine Einstellung ist ja ganz klar, wie ich es dir gerade gesagt habe. Und ich finde es traurig, dass Leute, vor allen Dingen ist das ja ganz perfide, wenn man euch da hinten rum, wenn man denunziert, ne? Ja. Und das Jugendamt euch. Was ich noch sagen muss, ist, ich bin am überlegen, ob ich nicht mehr Klage anreiche gegen das Krankenhaus oder gegen den Arzt, gegen den Kinderarzt, der meine Tochter behandelt hat. Warum? Weil der hat in seinen Papieren reingeschrieben, ich kann ja ein bisschen Latein so, was sowas angeht, und der hat in seinen Papieren reingeschrieben, dass kein Katarakt vorhanden ist, also kein grauer Star vorhanden ist. So, und es ist halt so, dass ich diesen Frieden nicht getraut habe halt und privat meinen Achso, aber das ist jetzt noch wieder ein anderes Thema, ne? Das ist eine Fehlbehandlung, ein ärztlicher Fehler ist da passiert. Ja, das kam ja alles noch dazu. Ne? Aber du bist dem auf die Schliche gekommen? Ja, ich habe das so, ich habe den Frieden nicht getraut, weil ich ich sogar mit meinen Augen gesehen habe, dass da irgendwas Graues in den Augen ist. Also, das konnte man so sehen schon bei dem kleinen Kind. Ja, das kann man sehen. Ja. Wenn es ein lupenreiner grauer Star ist, wie es da ist, kann man sehen. Ich finde, dass man immer dagegen vorgehen sollte, wenn solche Dinge passieren. Wenn du die Nerven hast und auch die Power hast, das zu machen, dann mach es. Ja, nur, es ist halt so, der Peter, also mein Augenarzt, ich kenne ihn privat auch, hat mir davon abgeraten. Er sagt zwar, er würde das schon machen, er würde auch aussagen, aber eben, dann wird ein Gutachter kommen und der wird der anderen Krähe nicht die Augen aushalten. Ja, so sagt man immer. Aber wenn alle so sich verhalten würden, würden manche Kunstfehler überhaupt nie an den Tag kommen. So ist es leider, ne? Ich habe schon mit dem Peter gesprochen, ob man das nicht in die Zeitung irgendwie setzt oder irgendwas. Ich meine, gut, ich war dann nachher mit auf der Visitebesprechung später dann. Ich würde mich an deiner Stelle mal mit einem, es gibt ja so Patientenvereinigungen, wo sich Menschen zusammentun, die den Kunstfehler angetan wurde. Da können wir dir gerne gleich noch eine Adresse vielleicht geben. Nee, ich habe Adresse. Hast du? Okay, da würde ich mich mal mit Leuten unterhalten oder mit einem Anwalt, der sich mit Ärztefehlern auskennt und mich dann beraten lassen. Aber deine Einstiegsfrage habe ich dir hoffentlich klar beantwortet. Ja, das denke ich schon. So, und aber ich weiß nicht, also ob die hier nochmal vorbeikommen vom Jugendamt, weil dann würde ich, glaube ich, langsam abdrehen hier. Dann rufst du uns nochmal an, okay? Ja, mache ich. Auf jeden Fall. Ja. Adressen hast du, brauchen wir dir nicht zu geben? Nee, habe ich alles. Ja, dann grüßt du ganz herzlich deine Frau von mir. Mache ich. Und die kleine Laura auch. Ja. Okay, Michael, auf Wiederhören. Okay, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, die Fernsehzuschauer werden sich vielleicht schon gewundert haben, was denn hier für eine Kiste hinter mir steht. Dazu muss ich jetzt Folgendes sagen. Vor einigen Monaten, das heißt im Frühjahr, war bei mir hier zu Gast Christian Wunderlich. Und Christian Wunderlich ist gerade zurückgekommen von einer sehr, sehr erfolgreichen Tournee in Asien. Dazu möchte ich ihm von dieser Stelle aus auch nochmal gratulieren. Das war sehr erfolgreich. Wir haben uns am Wochenende privat getroffen. Und der Christian hat mir dieses Paket hier gegeben und hat gesagt, Domian, das überreiche ich dir, aber du darfst es vorher nicht aufmachen. Und ich schwöre es bei meinem Leben, bei meiner Seele, ich habe es nicht aufgemacht, nur so ein bisschen präpariert, damit es leichter aufzumachen geht. Und ich soll das jetzt hier vor euren Augen, vor aller Augen öffnen. Und das werde ich jetzt mal tun. Hier ist ein Brief. Und den Brief werde ich jetzt mal aufmachen. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Es ist nicht so schwer, es ist eher ein leichtes Paket. Es hat die Größe 30 cm mal 20 cm für die Radiozuhörer. So, in dem Brief steht, lieber Jürgen Domian, in diesem Paket befindet sich etwas, was du schon längst verdient gehabt hättest. Es ist mir aus den USA zugeschickt worden, mit der Bitte, es an dich weiterzuleiten, was ich hiermit tue. Alles Gute weiterhin mit deiner Sendung und mach weiter so. Mit besten Grüßen, Christian Wunderlich. Vielen Dank, das ist sehr nett. Und jetzt mache ich das Päckchen auf. Das ist ja ein bisschen wie Weihnachten jetzt hier. Hier oben ist zusammengeknülltes Papier. Zeichnungspapier. Heieieiei. Das ist aber sehr schmeichelhaft. Das ist aber sehr, sehr schmeichelhaft. Das ist aber sehr schmeichelhaft. Hier sind zwei Oscars drin. Beste TV-Sendung, Domian. Bester TV-Moderator Jürgen Domian. Wow! Lieber Christian, von wem es auch immer jetzt gekommen ist, vielen, vielen lieben Dank dir, dass du es mir hast übergeben und vielen Dank an die Person, die es dir aus den USA geschickt hat. Ich weiß ja gar nicht, wer es gemacht hat. Aber dir vielen lieben Dank. Mann. Ist da noch was drin? Ist ein bisschen schwer. Nee. Das ist ja sehr nett. Zwei Oscars. TV-Sendung und Moderator. Ich stelle ihn mal hierher. Sehr nett. Vielen Dank. Wow. So lässt es sich doch gleich besser hier moderieren. Mit zwei nackten Männern hier vor mir. Das ist doch sehr scharf. Zwei Oscars. So, mit wem machen wir jetzt weiter? Machen wir weiter mit Sandra. Und Sandra ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sandra. Herzlichen Glückwunsch zu den Oscars. Ja. Das ist eine tolle Idee. Tolle Idee. Ich habe ja fast die Vermutung, dass Christian Wunderlich sich das selbst ausgedacht hat. Und dass das nicht jemand aus den USA geschickt hat. Ist trotzdem eine super Idee. Sehr nett und sehr lieb von ihm. Vielen Dank. Sandra, zu dir. Ja, dazu hier. Dein Thema. Mein Thema ist, dass mein Verlobter vor 3 Monaten spurlos verschwunden ist. Vor 3 Monaten spurlos verschwunden ja, ist? Ja, am Freitag waren es 3 Monate. Erzähl mal von dem letzten Tag oder was in der letzten Zeit dann passiert ist, als er noch bei dir war. Er ist am 28.02. weggeflogen nach Südafrika. Wir haben in der Zeit bis zum 17. März Kontakt gehabt, per Telefon, per SMS. Das geht ja heute alles so schön schnell von einem Ende zum anderen. Was hat er in Südafrika vorgehabt? Er ist öfters dort, 2-mal im Jahr in der Regel. Geschäftlich? Nee, privat. Privat, Und wir haben am 17. März miteinander telefoniert und das letzte Telefonat entsprach so gar nicht seinem Naturell, weil er zu mir sagte, wenn du mich wirklich liebst, dann komm und hol mich, ich liebe dich. Und da war die Verbindung beendet und seitdem weiß ich nicht, was los ist. Wenn du mich wirklich liebst, dann komm und hole mich. Ich liebe dich. Und dann war die Verbindung beendet. Was hat er denn genau in Südafrika gemacht in dieser Zeit? War das ein Urlaub? Ja, Urlaub. In den Semesterferien ist er immer runtergeflogen. Und warum flog er genau dorthin? Weil er da familiäre Bindung hin hat. Das heißt, es gibt Leute aus dem Familienkreis, die dort leben. Ja, teilweise. Hast du zu denen denn Kontakt auch gehabt oder weißt du? Zu denen habe ich auch Kontakt gehabt und auch aufgenommen. Und ich bin ja dann eine Woche später, als ich Urlaub bekommen konnte, bin ich auch runtergeflogen. Und ich habe versucht, die zu kontaktieren. Ich bin zu dem Haus hingegangen, die haben mir nicht aufgemacht. Dann habe ich telefoniert und sagten die mir auch, dass er weg wäre und er wäre ja nun mal alt genug und er müsste ja wissen, was er macht. Und man scheint sich da aber von der Seite her überhaupt keine Sorgen zu machen und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Hat er denn bei diesen Verwandten gewohnt, als er... Das sind seine Eltern. Ach, das sind seine Eltern sogar? Ja. Und die machen sich keine Sorgen? Nein, die machen sich keine Sorgen. Vermitteln sie mir zumindest. Als er dich angerufen hat? Hat er zu dem Zeitpunkt bei seinen Eltern gewohnt, deiner Information nach? Ja. Und wie lange hat er denn da noch gewohnt? Haben die dir das gesagt? Ja, der ist um diese Zeit, an dem Tag, einen Tag später rum, ist er da auch verschwunden. Und die haben sich keine Sorgen gemacht? Nein, die sagen, der ist ja alt genug, der ist ja 30, der muss ja wissen, was er macht. Ach, das gibt's doch nicht. Doch, das ist das, was ich bekomme und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also da kommt der Sohn zu seinen Eltern aus Südafrika, macht Urlaub da, hat sein Gepäck auch da. Er hat seine Tasche gepackt und ist gegangen. Ach, er hat die Tasche gepackt und ist gegangen. Ja. Das ist das, was ich an Informationen bekomme und mehr nicht. Und hat den Eltern aber auch nicht gesagt, wohin er geht? Angeblich nicht, nein. Hat denen auch nicht gesagt, ich fahre zurück nach Deutschland, sondern ich gehe irgendwo. Nein. Er hat gar nichts gesagt. Nein. Wie war denn das Verhältnis zu seinen Eltern? Hat er dir doch bestimmt darüber erzählt? Konfliktreich. Er hat seine Eltern irgendwo immer gebraucht. Aber wenn er eine Zeit lang bei ihnen gewesen ist und wenn es manchmal nur eine Stunde war, dann kam er immer sehr aggressiv wieder zurück. Und warum ist er denn dann, wenn das so konfliktreich war, immer und immer wieder zu den Eltern gefahren? Ja, er hat zum Teil von ihnen gelebt. Die haben ihm das Studium finanziert. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, du warst unten. Du bist völlig durch den Wind, verständlicherweise. Ja, ich konnte nicht sofort. Ich bin alleinerziehende Mutter jetzt wieder mit 2 Kindern. Meine Jungs sind 5 und 8 Jahre alt und er ist in den letzten 3 Jahren praktisch der Vater für die gewesen. Ja. Die vermissen den auch wahnsinnig. Das heißt, ihr wart 3 Jahre zusammen quasi. Ja. Wir kennen uns aber schon aus der Schulzeit von früher. Aber er ist nicht der Vater von den Kindern? Nein, er ist nicht der Vater der Kinder. Nein, ich meinte gerade, wenn du bist runtergefahren. Ich bin runtergeflogen und habe versucht, ihn zu finden. Ja, man ist als Partner dann natürlich völlig konfus und durch den Wind. Du hast dir doch irgendwelche Theorien überlegt. Irgendwas. Ich habe mir hunderttausende Theorien überlegt, Domian. Du hast mit Freunden bestimmt darüber geredet. Ich habe mit Freunden darüber geredet. Ich habe unten unsere gemeinsamen Bekannten kontaktiert und ich bin bei offiziellen Stellen gewesen und ich bin rumgerannt. Ich hatte leider nur 5 Tage Zeit, was viel zu wenig war. Aber er ist um die Zeit rum, als wir miteinander telefoniert haben, an dem Tag, einen Tag vorher noch gesehen worden. Und danach hat ihn auch keiner mehr gesehen. Auch nicht die Leute, wo er normalerweise 1-2 Mal in der Woche einfach mal vorbeigeht und sagt, hi, hallo. Dieses Telefonat klingt ja so dramatisch, wenn er sagt, wenn du mich liebst, dann komm und hole mich. Ja, und das passt auch nicht zu ihm. Nochmal die Frage nach einer Theorie. Ist es für möglich, dass er in irgendwelche Drogengeschäfte verwickelt war? Ach, die Frage haben ja auch schon viele gestellt. Irgendwelche Kriminellen. Ich schätze ihn nicht so ein. Gut, das mag ja sein, aber man muss ja jetzt alles Mögliche in Erwägung ziehen. Ich habe viele Dinge durchgespielt, auch dass er ganz einfach in den 2 Wochen, wo er da unten war, eine andere Frau getroffen hat und einfach abgehauen ist, obwohl er mir noch am 14. Februar einen Heiratsantrag nochmal gemacht hat. Weihnachten hat er mir einen Verlobungsring geschenkt. Er hat ja hier alles durchgespielt, alles, von vorne bis hinten, die schlimmsten Szenarien, dass er irgendwo tot liegt und ihn keiner identifizieren kann oder was auch immer. Er hat ja hier wahrscheinlich auch eine Wohnung und dann... Ja, wir haben zusammengelebt. Was hat er für einen Beruf gemacht? Student. Student, ja, sagt sie gerade. Es liegt jetzt alles brach. Es liegt alles brach und es dreht sich im Kopf. Ich bin heute so abwesend gewesen. Ich habe mir mein schärfstes Messer voll in den Finger gedonnert und habe mir höchstwahrscheinlich noch einen Nerv durchtrennt dabei. Und also was ich habe die Tage, wo ich arbeite, da funktioniert es einigermaßen. Wenn es dann wieder Abend ist oder das Wochenende, wo nichts zu tun ist, Ich finde es ganz schlimm, wenn ich solche Geschichten höre, wenn Menschen ihre liebsten Menschen oder ganz enge Angehörige so vermissen, weil man ja gar nicht weiß, was los ist. Man weiß ja nicht, woran man ist. Die Ungewissheit, ganz genau. Weißt du, was ich ganz merkwürdig finde, ist das Verhalten seiner Eltern. Das ist das Merkwürdigste an der ganzen Sache. Ich kann dir dazu noch was sagen. Vor 4 Jahren ist er in Südafrika im Zug fast totgeschlagen worden. Er ist von 3 Leuten mit Baseballschlägern überfallen worden. Die haben ihm die Schulter zertrümmert, den Kopf aufgeschlagen und aus dem fahrenden Zug geschmissen. Er ist dann in der Nacht von jemandem gefunden worden, nachdem er 1 Stunde stark blutend neben den Gleisen gelegen hat. Die Eltern haben nichts Besseres zu tun gehabt, als ihn am nächsten Tag ins Flugzeug nach Deutschland zu setzen. Die haben den dort unten nicht in ein Krankenhaus gebracht, nicht ärztlich versorgen lassen, nichts. Und wie alt ist dein Verlobter? 30. Dann kann ich aber auch nicht verstehen, dass er dann immer und immer wieder zu den Eltern gefahren ist, wenn das so konfliktreich war, wie du es gesagt hast. Du sagst, er hat Geld von denen bekommen. Ja, die haben ihm im Endeffekt das Leben finanziert. Ja, dann hätte er das aber auch ablehnen müssen. Aber das ist jetzt natürlich... Gut, das ist eine Sache, über die wir uns so kein Urteil erlauben können, weil ich nicht weiß, wie es im Einzelnen in dieser Familie läuft, weil ich mich da auch nie so groß drum gekümmert habe. Sind das denn reiche Leute gewesen? Oder sind ganz normale Leute? Ganz normale Leute. Aber er ist auch Südafrikaner? Nein, Deutscher. Ach, das ist eine deutsche Familie? Die Eltern leben dort unten? Teilweise dort unten, teilweise hier. Warum leben die Eltern dort unten? Altersruhegesetz. Ach so. Hast du mit der Polizei hier in Deutschland schon gesprochen? Ja, ich habe auch einen Bekannten, der mir da auch weiterhelfen wollte. Nur das ist so, dass die Polizei hier in Deutschland nur eine Vermisstenanzeige aufnimmt, wenn man ein Verbrechen nachweisen kann bei einer erwachsenen Person. So, und ich kann kein Verbrechen nachweisen. Ja, das ist das Ding bei solchen Sachen immer. Ja. Das Komplizierte. Ja. Hast du intensiv noch mit anderen Leuten in Südafrika gesprochen, die ihn dort gesehen haben in der Zeit? Alles, was ich in den 5 Tagen machen konnte, habe ich versucht und also viele Leute auch kontaktiert und auch, also bei sehr vielen ist er überhaupt nicht gewesen in der Zeit, als er unten war, was also schon mal sehr seltsam ist. Die nächste Quelle sind die Eltern eigentlich. Das wären die, die auf jeden Fall Klarheit ins Dunkel bringen könnten. Gibt es noch andere Verwandte von ihm in Südafrika? Ja, sein Bruder. Der lebt auch da? Der ist mit einer Südafrikanerin verheiratet. Hast du bei dem auch? Ich habe mit ihm telefoniert, nachdem ich wieder in Deutschland zurück war. Ich habe ihn durch Zufall ans Telefon bekommen und er sagte, er machte sich auch Sorgen. Er hätte ihn seit dieser Zeit nicht gesehen, auch vorher kaum Kontakt zu ihm gehabt und er hat dann noch etwas Komisches gesagt. Ich habe gefragt, wie ich ihn dann erreichen kann, außer über die Nummer, wo ich ihn jetzt erreicht habe. Und da hat der Bruder zu mir gesagt, also ich wusste, dass er ein Handy hat und die Freundin auch die Möglichkeit, also die Frau die Möglichkeit hat, übers Internet zu kommunizieren. Und da sagte er zu mir nach einem Moment des Zögerns, als ich ihn fragte, wie ich ihn denn erreichen kann, da sagte er nur zu mir, es gibt keine Möglichkeit mehr, ein Handy zu benutzen oder an den Computer zu kommen. Er hat nicht gesagt, ich habe keine Möglichkeit mehr, sondern er sagte, es gibt keine Möglichkeit mehr, das Handy zu benutzen oder an den Computer zu kommen. Denke ich auch, kann vielleicht ein Hinweis sein, dass mein Verlobter jetzt irgendwo keine Kommunikationsmöglichkeit mehr hat. Sehr merkwürdig. Ja, das ist alles. Ich bin nicht informiert darüber, ob es in Deutschland Stellen gibt, an die man sich wenden kann, wenn man Menschen im Ausland vermisst. Gibt es das? Ja, man kann über das Auswärtige Amt gehen. Hast du das gemacht? Und diesen ganzen offiziellen offiziellen Weg. Nein, ich habe es noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe einige Kontakte in der südafrikanischen Botschaftsebene, die recherchieren im Moment für mich. Die Leute sind wahnsinnig hilfsbereit und ganz toll und lieb. Also von denen irgendjemand zuhören sollte, kann ich nur ganz lieb Danke sagen. Denn auch die Menschen unten in Südafrika, die waren sehr bemüht und haben ganz toll geholfen. Also da unten vor Ort, da schert sich auch keiner, so wie in Deutschland hier, an Datenschutz. Die haben wirklich alles Menschenmögliche gemacht, um mir in dieser kurzen Zeit, in diesen Momenten einfach zu helfen. Sandra, ich bin jetzt generell ganz ratlos, was man da machen kann. Das ist aber ganz normal in der Situation. Ich kann eigentlich jetzt nur sagen, vielleicht schaut der ein oder andere zu, der irgendeine Idee hat, eine qualifizierte Idee, der vielleicht so etwas mal erlebt hat oder in einer Hilfsorganisation arbeitet, ich weiß nicht, irgendwas. Und ja, ich habe auch schon mal dran gedacht, das Rote Kreuz sucht doch, glaube ich, auch schon mal irgendwie sowas. Aber ich kann dann jetzt, hätte ich das Geld umhören, ich hätte mir längst einen Detektiv besorgt da unten oder sonst was, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich schlage mich mit den Kindern alleine durch, ich bin berufstätig, habe ein Au-pair-Mädchen und... Dennoch, vielleicht, ich kann ja jetzt das jetzt auch erbeten hier an unsere Zuschauer, an die wenigen, die vielleicht, oder an den einen Zuschauer, der vielleicht da eine Idee hat oder sogar konkret helfen kann. Bitte faxt mir ganz schnell oder schreibt oder ruft an, wie auch immer, meldet euch, sodass wir dann einen Kontakt zu dir, zu Sandra herstellen können. Das ist das Einzige, was ich dir so anbieten kann. Weil das ich bin, ist schon wunderbar. Ich habe überhaupt keine Idee, das verständlicherweise, weil ich mit sowas selten konfrontiert werde. Und aber jeder Strohhalm ist wichtig. Natürlich, insofern ist es gut, dass du angerufen hast und das geschildert hast. Vielleicht ergibt sich etwas. Wollen wir es hoffen? Hoffe ich so. Und ich schlage auch mal von meiner Seite aus vor, dass wir in gewissen Abständen mal in Kontakt bleiben, um zu erfahren, was nun los ist. Oder vielleicht gibt es ja interessante Neuigkeiten. Und wenn das nächste Mal in Köln mit Fahrrad an mir vorbeifährst, dann halte ich dich mal an. Genau so machst du es. Genau so machst du es. Sandra, alles Liebe, alles Gute. Danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 1.33 Uhr auf die Sekunde. Wir machen eine ganz kleine Pause. Uhr 34 haben wir. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht, offene Telefon-Talkshow. Und falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet und wundert euch über die beiden Oscars hier vorne, ich habe die von Christian Wunderlich geschenkt bekommen. Ein Oscar für die beste Sendung und für den Moderator. Das ist doch sehr schön. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Holger ist dran. Holger ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Holger, guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ja, ich habe mich verliebt. Das hört sich alles so ziemlich billig an vielleicht, aber... Nö, verlieben ist erstmal immer gut. Ja, deswegen ja. Die junge Dame ist erst 13. Oh, da wird's ernst. Da liegt das Problem, ja. Ja, da wird's wirklich sehr ernst. 13 Jahre alt. Zum ersten Mal, dass du dich in ein so junges Mädchen verliebt hast? Ja, doch schon, ja. Mhm. Wo ist das passiert? Mir ist mit zu Hause passiert, weil ich habe, also wie gesagt, die Generation die trifft ja aufeinander. Ich habe eine eigene Wohnung. Mhm. Und da kommen 13, 14, 17, 20, 22, also von den ganzen Jahren her kommen alle hin. Wie, in deine Wohnung? Ja, sicherlich. Warum? Ich weiß nicht, durch Kollegen kommt das alles. Verstehe ich jetzt nicht. Das sind Kollegen von dir? Ja, sicherlich. Was ist das 13-jährige Mädchen denn? Was für eine Kollegin? Nein, das ist eine Freundin von Kollegen von mir. Mhm. Ja, und er ist auch noch jung, er ist 15. Mhm. Deswegen, und dann hat sie ein bisschen was ergeben und also ist nichts passiert oder so. Moment, das ist mir noch nicht ganz klar. Warum kommen diese Leute alle zu dir nach Hause? Wie viele sind das erstmal gefragt? Ach, da, wie viel? Ja, was das für eine Clique ist, die da zu dir kommt. Ja, kann ich gar nicht erklären, Domian. Das ist so eine Sache für sich. Das ist einfach nur die ganze... Es sind junge Leute hier. Ich habe damals meine erste Wohnung gehabt. Mhm. Da kam mein Kollege, der war 17. Der hat dann eine Kollegin gehabt, die war dann meinetwegen 13, weiß ich, oder 14. Mhm. Und sind das denn eher alles so doch sehr junge Leute, die zu dir kommen? Ja, ich würde nicht sagen eher. Ich würde sagen, das ist halb-halb. Halb-halb? Ja. Aber das ist ja schon auch doch sehr ungewöhnlich, ne? Du bist ein erwachsener Mann, ein junger Mann von 25, dass da so ganz 13-, 14-jährige Leute zu dir in die Wohnung kommen. Ja klar, ist das ungewöhnlich. Neulich das Problem ja auch. Wie erklärst du dir das denn, dass du solche Freundschaften dann aufrechterhältst und die sogar vielleicht förderst oder solche Leute auch extra einlädst zu dir? Ja, erklären kann ich das eigentlich gar nicht. Wie lange läuft das schon so, dass du Kontakt mit den Leuten hast, mit den auch jungen, sehr jungen Leuten? Schon seit circa 2 Jahren, würde ich sagen. Mhm. Was macht ihr dann, wenn die dich besuchen kommen? Ja, ich sag mal, entweder so Musik, wir trinken uns ein, also ich sag mal, ich trinke mir ein. Oder die älteren Kollegen. Mhm. Das ist immer unterschiedlich alles. Wie, dann kommen die einfach zu dir, du trinkst dir ein und dann sitzt ihr rum, über was redet ihr denn? Eine 13-Jährige hat doch ganz andere Interessen als du als 25-Jähriger. Das ist ja das Problem, das will ich gar nicht mehr sagen. Also sag gerade die 13-Jährige. Ist meine 13-Jährige erzählen, in mich verliebt. Ich habe ja das Problem. Ja, okay, da reden wir jetzt auch gleich drüber. Meine Frage war nochmal, was ihr dann, wenn ihr euch da so trefft, was macht ihr, außer dass du dir einen trinkst? Über was redet ihr? Was tut ihr miteinander? Ja, ist alles Mögliche. Das ist meinetwegen, die jungen Mädels, die haben Probleme oder jetzt die Kollegen auch. Da bin ich ja zu Hause schon fast ein Psychologe mittlerweile. Ist denn da überhaupt jemand in deinem Alter dabei oder sind das doch eher alles unter 20-Jährige? Nein, da sind doch welche Mama dabei. Mhm. Ich sage, geht rauf bis zu meinem Alter ungefähr. Mhm. So, jetzt zu dem 13-jährigen Mädchen. Dieses junge Mädchen hat sich, sagst du, in dich verliebt. Ja. Und du sagst, du hast dich auch in sie verliebt. Richtig, ja. Mhm. Und ich habe da gerade so eine Andeutung gehört, da ist auch schon was passiert, was gelaufen? Nein, gelaufen ist noch nichts. Die wiederum ist aber eine Freundin von einem 15-jährigen Jungen. Ja. Mhm. Und da liegt ja das Problem allgemein. Also ich weiß selber, das Mädel ist ziemlich jung. Mhm. Das weiß ich ja selber. Mhm. Und ich weiß, da darf auch nichts passieren. Woher weißt du denn, dass sie sich in dich verliebt hat? Hm? Woher weißt du denn, dass sie sich in dich verliebt hat? Weil wir darüber geredet haben. Das hat sie gesagt. Ja, sicherlich. Naja, so sicherlich ist das nicht, dass ein 13-jähriges Mädchen sagt, hier 25-jähriger alter Onkel, ich habe mich in dich verliebt. So normal ist das alles nicht. Ja, ich könnte schon fast der Papa sein, das ist ja das Problem. Mhm. Nein, weißt du, warum ich gerade so drauf rumgehackt habe mit diesen Einladungen und diesen Klicken? Weil mir das, ich find das ungewöhnlich, dass ein 25-jähriger Mann sich mit so jungen Leuten umgibt und die ständig einlädt. Kann man ja schneller auf die Idee kommen, der holt sich die gezielt ran, um Kontakt eben zu ganz jungen Leuten und zu Kindern auch zu bekommen. Nein, um Gottes Willen. Das ist ja nicht der Fall. Also ich sag mal, das wird dir nicht passen, Domian, sag ich dir schon. Weil ich bin zum Beispiel eine Glatze. Du bist eine Glatze, du bist ein Skinhead. Ja, das sagt dir was, ne? Ja. Mhm, mhm. Ja, und da bist du ja nicht ganz so gut drauf zu sprechen, das weiß ich ja. Mhm. Also ich kein Hooligan oder so, ne? Ja, sondern ein Nazi oder was? Nein, das würde ich auch nicht sagen. Ich meine, ich habe eine gesunde deutsche Einstellung. Was hast du? Ich habe nicht verstanden. Du hast eine? Eine gesunde deutsche Einstellung. Eine gesunde deutsche Einstellung haben viele. Die habe ich auch. Als Sozialdemokrat habe ich die auch. Das ist jetzt aber noch eine ganz andere Thematik. Du sagst, du hast dich verliebt in ein 13-jähriges Mädchen. Ich finde, dass man sich in ein 13-jähriges Mädchen nicht zu verlieben hat. Punkt. Das ist ein Kind. Ja, das ist mein Problem. Nee, das ist auch dann auch gar kein Problem. Dann geht man gezielt, wenn man auch ein Mädel in dem Alter vielleicht ganz nett und attraktiv findet, dann unterdrückt man alles andere, was man vielleicht dann auch an anderen Gefühlen hat und geht gezielt auf Distanz und lässt es gar nicht zu diesem Thema kommen. Es ist ein Kind. Dumme, das versuche ich doch die ganze Zeit. Ja, warum gelingt es dir nicht? Warum trennst du dich nicht? Warum triffst du dich weiter mit diesem Mädchen? Davon gehe ich mal aus. Nein, die Sache ist ja, es passiert da nichts. Es ist ja völlig egal, aber du hast es im Kopf, dass es passieren könnte. Nein, genau das habe ich ja nicht im Kopf. Ich weiß es nicht. Aber du bist doch verliebt. Wenn man verliebt ist, hat man so solche Sachen im Kopf. Jein. Na, wie jein? Natürlich. Du bist verliebt in ein 13-jähriges Mädchen, so das reicht ja schon aus. Man ist nicht in ein 13-jähriges Mädchen oder in einen 13-jährigen Jungen verliebt. Und da heißt es konsequent sein und sich klar distanzieren und trennen von dieser Person, damit nicht irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Da habe ich dir vollkommen recht. So, und wo liegt jetzt weiter das Problem? Das Problem ist, ich empfinde was für diese Frau. Bitte? Ich empfinde was für diese Frau. Ja, das, jetzt drehen wir uns im Kreis, das habe ich sehr wohl schon verstanden, dass du etwas empfindest für dieses Mädchen. Es ist noch keine Frau, es ist ein Kind, es ist ein Mädchen. Das weiß ich, ja. Wie oft siehst du die denn? Ja, ich würde sagen, ziemlich jeden Tag. Kommt sie dann zu dir? Nein, no, wir treffen uns so. Ja, warum tust du das denn? Ihr sagt bitte nicht nochmal, weil du was empfindest für die. Wenn dir das Problem angeblich so klar ist, dann sage ich zu dir, dann triffst du dich ab heute überhaupt nicht mehr mit diesem Mädchen. Was soll das denn? Jetzt reden wir nicht um den heißen Brei herum. Hast du pädophile, päderastische Neigung? Nein, normalerweise nicht. Was heißt normalerweise? Ja, ich hatte bis jetzt mal Freundinnen, die waren also entweder älter als ich oder etwas jünger. So, dann lass die Finger von diesem Kind verdammt nochmal. Lass die Finger davon, triff dich nicht mit dem. Die soll sich mit ihren Gleichaltern oder mit ihrem 15-jährigen Freund treffen und nicht mit dir, mit einem 25-jährigen Nazi, fast Nazi. Das ist aber noch eine andere Geschichte. Lassen wir das mal raus, erstmal, dieses Thema. Die soll sich nicht mit einem 25-jährigen... Ich wollte gerade sagen, weil das ist schon mal der verkehrte Aussage von dir. Lassen wir das mal raus. Da können wir uns gleich auch noch drüber unterhalten. Triff dich nicht mit diesem Kind. Lass es verdammt nochmal sein. Nein, es läuft ja auch einfach nicht. Es ist doch scheißegal, ob was läuft. Du triffst dich aber mit ihr, das ist schon schlimm genug. Und weiß der Teufel, was passieren könnte, dann ist die Grenze ganz, ganz leicht überschritten. Du spielst doch mit dem Feuer. Was soll denn diese Trefferei? Warum triffst du dich mit ihr? Ja, aber meinst du, warum ich dich anrufe? Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja, ich hab's dir jetzt gesagt. Du sollst dich mit diesem Mädchen nicht mehr treffen. Ja, das war so einfach gesagt, Mensch. Du bist ein 25-jähriger Mann, da wirst du ja noch so viel Selbstdisziplin haben und sagen, ich bin jetzt an eine Grenze gegangen, die ich nicht will. Und ich will dir mal glauben, dass du sie nicht willst. Dann geh ganz schnell wieder zurück aus diesem Bereich. Ja, wie gesagt, leicht gesagt. Ja, natürlich ist es leicht gesagt. Und da musst du dich halt ein bisschen anstrengen. Es fällt nicht vom Himmel. A, spielst du, hängt das Gesetz, das Schwert des Gesetzes über dir zurecht. Und zum anderen besteht einfach die Gefahr, dass du mit einem 13-jährigen Kind Dinge anstellst, die müssen gar nicht körperlich sein, die können auch geistig sein, die einfach nicht in Ordnung sind. Lass die jungen Leute unter sich sein, erstmal. Ich muss dir vollkommen recht geben. Ja. Aber du willst ein starker Typ sein. Du hast dir die Haare abschneiden lassen. Du kannst dich alles in einen Pott schmeißen. Nein, ich will nur damit sagen, dass du eigentlich ein starker Kerl sein möchtest. Und vom Selbstverständnis das wahrscheinlich auch bist. Und wenn du ein starker Kerl bist, dann wirst du auch so viel innere Kraft aufwenden, dieses Kind in Ruhe zu lassen. Ja, dass du mir sagst, weil ich gute Haare habe, meine ich, wie ein starker Kerl. Also, naja. Das ist eine Sache für sich. Das ist eine Sache für sich. Was bist du denn? Bist du irgendwo engagiert in einer Gruppierung? Na, um Gottes Willen. Nein. Ich habe meine eigene Einstellung. Ich sage nur, willst du das hören, würde ich sagen, ne? Bitte? Dass ich nur sage, ich finde nur, dass einfach nicht so viele Ausländer in Deutschland sind. Und mehr sage ich dazu auch nicht. Mhm. Ich bin nicht einer von den Idioten, die da irgendwo, sag ich mal, einfach nur zum Fußballspiel gehen, das Theater machen oder so. Mhm. So. Um Gottes Willen. Diese Thematik werde ich jetzt mit dir nicht vertiefen. Und, generell, wenn jemand eine Glatze hat, ist das noch nicht unbedingt eine politische Aussage. Ich wollte sagen, das ist auch kurze Haare, ne? Ich habe auch kurze Haare, ich hatte es auch schon mal sehr kurz. Aber wenn es dann weitergeht und wenn es in Richtung Identifikation mit nationalsozialistischem Gedankengut geht, hört es auf, ne? Das ist ganz klar. Und solche Sätze, wir haben zu viele Ausländer in Deutschland, da kann man ja auch sachlich drüber reden. Das ja. Tun die etablierten Parteien ja auch. Aber man kann auch sehr leicht hetzen und das genau wollen wir nicht. Das würde ich niemals tun, Domian. Genau, so. Damit wollen wir mal dieses Thema beenden und nochmal zurückkommen auf das 13-jährige Mädchen. Meinst du denn, dass du, ich sage es nochmal, manns genug bist, diese Beziehung jetzt zu beenden? Ja klar, will ich manns genug, um Gottes Willen. Sicherlich. Mhm. Gut, dann wäre dieses Gespräch eigentlich beendet, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Ich hoffe, dass du es auch wirklich durchziehst. Ich hoffe, es weiß ich. Ja, okay. Okay, wir verabschieden uns. Ja, ciao. Ciao. Mm-hmm. Janine. Janine, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen sauer. Ja, ich auch. Und habe ein ganz ungutes Gefühl irgendwie. Ja. Du auch? Doch, das geht mir auch so, ja. Ich fand das also auch sehr undurchsichtig und merkwürdig. Für das man sich schon Sorgen macht. Ja, zumal er auch am Ende des Gesprächs gesagt hat, es wäre gar kein Problem. Der Anruf ja aber eigentlich genau diesen Grund hatte, dass es ein Problem war. Das fand ich also auch ein bisschen verwirrend. So, genau, habe ich es auch empfunden, ja. Ja. Janine, jetzt machen wir da einen Strich drunter unter das Gespräch gerade und jetzt kommen wir zu dir. Du hast dich auch mit einem Thema hier gemeldet. Ja, ich hatte also am vergangenen Dienstag schon mal versucht durchzukommen. Da war das Thema der schwerste Tag meines Lebens. Mhm. Und diesen Tag habe ich also hinter mir. Das war der Tag, an dem mein Kind gestorben ist. Und wann war das? Das war am 16. November letzten Jahres. Mhm. Und ich habe also das Problem, zum einen natürlich mit dieser Situation zu leben und zum anderen auch die Reaktion der Umwelt irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Das war also auch im Grunde meine Intention, bei dir anzurufen. Ja, was ist denn genau passiert am 16. November letzten Jahres? Also ich hatte am 7. November eine Frühgeburt in der 32. Woche. Mhm. Ich hatte also einen Blasensprung und es war aber eigentlich alles gut. Er war also, mein Sohn war auch groß genug und auch bei Gesundheit, als er zur Welt kam. Und er hat dann eben auf der frühgeborenen Intensivstation gelegen, was aber auch völlig normal ist. Und man hat mir also am 15. November bzw. am 14. November abends noch gesagt, er würde also nächste Woche von der Intensivstation kommen und er würde sich also prächtig entwickeln. Mhm. Und am nächsten Morgen, ich musste also zu Hause übernachten, weil es in dieser Intensivstation nicht genügend Mutterbetten gab. Und am nächsten Morgen kriegte ich dann einen Anruf, ich würde doch bitte mal ins Krankenhaus kommen sollen. Mein Sohn hatte eine Infektion und es würde ihm nicht so gut gehen. Und als ich da ankam, war er im Grunde schon ohne Bewusstsein und ist dann innerhalb von ungefähr 18 Stunden Todeskampf gestorben. Hast du die 18 Stunden bei ihm? Ja, das heißt, also ich war zwar in der Nähe, aber mein Mann war also auch dabei, aber man hat uns also in dieser ganzen Zeit vielleicht eine Stunde an den Brutkasten gelassen. Mhm. In der ganzen anderen Zeit haben wir praktisch im Flur gestanden und geguckt und es waren also wirklich Hundertschaften von Ärzten bei ihm. Mhm. Man hat also dreimal sein gesamtes Blut ausgetauscht und man hat also wirklich alles Menschenmögliche versucht, um sein Leben zu retten. Und die Ärzte hat es auch selber überrascht. Also sie haben zunächst nicht geglaubt, dass das wirklich so dramatisch enden könnte. Wie kann man sich denn einen Todeskampf von einem so kleinen Kind vorstellen? Ja, das ist im Grunde, also die Ärzte haben gesagt, er ist, also man hat immer mehr Antibiotika eingesetzt und immer mehr Mittel versucht anzuwenden. Und die Ärzte haben gesagt, also am Ende ist er mit 12 Antibiotika gleichzeitig behandelt worden, mit Morphium und mit Cortison und sie haben also gesagt, dass die Nebenwirkungen allein dieser Antibiotika sich schon im toxischen Bereich bewegten. Mhm. Und dass manch Erwachsener das also keine 2 Stunden überlebt hätte, diese Tortur. Und die Grundursache war eine Infektion? Ja, also es ist wohl so, dass die Neugeborenen in den ersten 10 Lebenstagen eben mit allen möglichen Keimen besiedelt werden. Das ist auch völlig normal. Und er hatte eben, also dadurch, dass ich eine schwere Erkältung hatte, die letztlich wohl auch zu diesem Blasensprung geführt hat, hatte er praktisch auch einen Infekt, als er zur Welt kam. Mhm. Und aus diesem Grund hat man 6 Tage Antibiotikum verabreicht und hat es aber dann abgesetzt, weil man festgestellt hat, er hat keine Entzündungswerte mehr im Blut. Und weil man eben so ein kleines Wesen eben nicht so massiv mit diesen Medikamenten bombardieren will. Mhm. Und ich fürchte, dass es da eben einen Zusammenhang gab, weil praktisch bei Erwachsenen das ja auch so ist, Nachgabe der Antibiotika ist man erstmal weitestgehend alle Bakterien los, also auch die guten. Und dann hat sich praktisch 2 Tage später dieser Darmkeim in irgendeiner Weise ihm genähert, also sei es durch eine Schwester oder auch durch mich. Das ist also ein Keim, den jeder Mensch am Körper trägt. Und so wurde es dann immer schlimmer und immer schlimmer. Und er hatte dem nichts entgegenzusetzen. Als er dann verstorben ist, hast du ihn dann noch gesehen? Hast du ihn in den Arm genommen? Ja, also man hat mir um Mitternacht, hat man uns dann gesagt, dass er es nicht schaffen wird, dass sie nichts mehr tun können, dass sie also wirklich alles versucht haben und dass sie vorschlagen, dass sie ihn jetzt von diesen ganzen Elektroden abmachen und von den Infusionen und dass sie ihn mir in den Arm legen und einfach warten, bis er von alleine dann sozusagen stirbt. Das haben wir auch gemacht. Das ist geschehen, ja. Er ist in deinen Arm gestorben. Ja. Also hat es dann noch lange gedauert? Also es hat praktisch noch 2 Stunden, nachdem sie die Maschinen abgeschaltet haben, hat sein Herz weitergeschlagen. Hat er die Augen zugehabt dabei? Ja, also die ganze Zeit. Mhm. Auch als wir eintrafen, praktisch vormittags, da waren die Augen auch schon zu. Und er ist dann in der nächsten Nacht praktisch um 2 Uhr gestorben. Spürt man denn das, wenn man so ein kleines Kind auf dem Arm hat, ob das Herz noch schlägt? Also ich muss sagen, ich war in dieser ganzen Situation, durch diese 18 Stunden, die wir schon im Flur wirklich auf und abgelaufen sind, und ich konnte das einfach nicht fassen. Ich war auch überhaupt ja nicht vorbereitet. Ich habe am Abend vorher eben noch die Nachricht gekriegt, er kommt von der Intensivstation runter, und ich habe ihn an dem Abend vorher auch stillen können. Und es sah wirklich alles so aus, wir haben uns schon auf Weihnachten mit ihm zu Hause gefreut. Hast du den Herzschlag gespürt, als du ihn im Arm hattest? Ja, das habe ich gespürt. Und ich habe auch gespürt, wir haben uns beide eingebildet, er war also auch an... Die Atemfrequenz wurde gemessen und auch die Herzfrequenz war an so einem Bildschirm praktisch zu sehen. Ach so. Man hat also deutlich gesehen, wie die Kurven sich beruhigt haben, als er dann bei mir auf dem Arm war. Und Als er dann verstorben war in deinen Armen, wie ging das dann weiter? Wie lange wart ihr noch in dem Raum zusammen mit ihm? Also man hat dann gesagt, es ging dann so ein Alarmsignal an und ich war also auch total irritiert und dann kam die Ärztin und sagte, also er wäre jetzt gestorben. Und sie würden uns anbieten, dass sie ihn anziehen und dass sie ihn uns nochmal bringen, dass wir uns mit von ihm verabschieden können. Das Schlimme war für mich, dass dieser Todeskampf eben auch mit äußerlich extrem sichtbaren Folgen einherging. Nämlich? Er hatte also am Ende überall Hämatome am ganzen Körper. Und ich bin da auch an eine sehr unsensible Chefärztin geraten in dieser Nacht, die mir also in allen Einzelheiten erzählt hat, was bei meinem Kind jetzt alles gerade ausfällt, und hat das also auch mit dermaßen grauenhaften Worten mir beschrieben, dass ich auch lange danach noch massive Probleme hatte, das also wieder aus dem Kopf zu kriegen. Bist du dann noch lange in dem Krankenzimmer geblieben? Also wir haben, als man ihn uns dann wieder brachte, haben wir uns noch eine Stunde ungefähr in so ein Stillzimmer gesetzt und haben ihn praktisch auf dem Schoß gehabt und uns von ihm verabschiedet, aber für mich war eben dieser Anblick, also dieses entstellte Gesicht und sein ganzer Körper war eben Das Gesicht war auch entstellt. Ja, das war also auch komplett violett verfärbt und von diesem Cortison war das also auch aufgedunsen und Habt ihr den Kleinen ganz normal beerdigt dann später? Ja, wir haben also da auch sehr viel Glück gehabt. Man hat uns also im Krankenhaus schon eine Bestatterin empfohlen, die eben auf die Beerdigung von so kleinen Kindern in Anführungszeichen spezialisiert ist. Was war für dich schlimmer? Die Beerdigung oder die Situation, dass er in der Nacht in deinen Armen gestorben ist? Die Nacht. Die Nacht. Ja. Wobei ich schon auch vor dieser Beerdigung eine Wahnsinnsangst hatte, aber das waren also 8 Tage dazwischen. Und da hatte ich dann doch das Gefühl, mein Mann und meine ganzen Freunde und meine Familie, also ich habe das schon so empfunden, dass die meine Trauer mitgetragen haben. Hast du Kinder sonst noch? Nein, das war unser erstes Kind. Wie ist jetzt bei euch zu Hause die Stimmung? Ja, das kommt also noch erschwerend dazu. Wir haben also das Problem, was wohl auch sehr normal ist, dass wir also absolut unterschiedlich getrauert haben. Also mich hat dieser Vorfall absolut aus der Bahn geworfen. Ich bin schwer depressiv geworden, habe also nicht mehr gegessen und nicht mehr schlafen können. Und mein Mann hat also nach 2 Wochen der Trauer beschlossen, sich also abzulenken, sich in die Arbeit zu stürzen und hat dann irgendwann auch von mir verlangt, ich möge doch bitte jetzt wieder in die Normalität zurückfinden. Und das heißt, dass es auch eine Krise zwischen euch beiden gab? Ja, es gab eine Krise und das Schlimme ist, dass wir aus 2 verschiedenen Bundesländern kommen. Mein Mann kommt aus Hessen und hat also gerade seit 2 Jahren in Hamburg gelebt. Das war also immer schon ein Problem, weil keiner von uns bereit war, in die Stadt des anderen zu kommen. Und aufgrund dieser Trauersituation hat mein Mann dann seine Arbeit verloren. Und ist dann 4 Monate nach dem Tod unseres Kindes zurück nach Hessen gegangen. Das heißt, ihr lebt getrennt heute? Wir sind schon noch zusammen. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, in der jetzigen Situation so ganz ohne ihn zu sein. Aber es hat mich natürlich schon sehr getroffen, dass er nach so kurzer Zeit den Rückzug antritt. Hast du irgendeine Hilfe in Anspruch genommen, eine professionelle Hilfe oder die Hilfe einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel? Ja, also ich bin zum einen dem Verein der verwaisten Eltern beigetreten und nehme da auch an einer Selbsthilfegruppe teil seit März. Ja. Und zum anderen habe ich auch vor diesem Schicksalstag schon eine Therapie gemacht und die habe ich natürlich jetzt auch intensiviert. Janine, ich möchte dir anbieten, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Ja. Mit Petra. Petra ist heute Nacht hier. Und ich hoffe sehr, dass ihr beide wieder zusammenfindet, Herr Neumann und du. Und dass du einigermaßen in irgendeiner Weise einen Boden wieder unter den Füßen, unter die Füße bekommst. Ja, also das ist eben auch mein Wunsch. Und also ganz kurz noch, was mich eben auch, oder was mir, dass die Normalität extrem erschwert, ist eben auch der Umgang der anderen Menschen mit dieser Thematik. Mhm. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland herrscht ein solches Defizit an Umgang mit Trauer und auch trauernden Menschen. Absolut, bin ich völlig deiner Meinung, ja. Ich werde also ständig damit konfrontiert, dass die Leute so nach 7 Monaten jetzt langsam meinen, jetzt wäre es auch mal gut. Mhm. Und die machen es damit so viel schlimmer. Ja, Niemand spricht es mehr an und das ist eben auch eine Sache, das würde ich mir sehr wünschen, dass man da ein bisschen anders auf die Menschen zugeht, denen sowas passiert. Du legst mal bitte auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Ist gut. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mareike, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Mareike. Ja, hallo. Hallo Mareike. Hallo, also mein Problem ist, dass ich meinen Freund betrüge. Du betrügst deinen Freund? Ja, und zwar, das geht schon so seit, also ich bin jetzt 2 Jahre mit dem zusammen und das geht jetzt schon so ungefähr seit letztes Jahr Juni. Und in der Also ein Zeit, Jahr. Es geht seit 2 Jahren zusammen und seit einem Jahr geht es so. Ja, so ungefähr. Und warum tust du das? Ich weiß gar nicht. Also liebst du deinen Freund? Fragen wir erstmal die Grunddaten ab. Liebst du deinen Freund? Also, ich würde sagen, nicht mehr so wie früher. Mhm. Also Gefühle sind noch da, aber eben nicht mehr so wie früher. Und das Problem ist ja auch nur, weil das ist ein ziemlich guter Freund von meinem Freund sogar. Mhm. Warum bist du mit deinem Freund zusammen überhaupt noch? Ja, weil ich kann einfach nicht mit dem Schluss machen. Also der hat jetzt eine eigene Wohnung und ich habe auch Probleme mit meinen Eltern. Aha, du willst also eine billige Unterkunft haben? Nein, das würde ich so auch nicht sagen, ja. Aber du wohnst... Der gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit und... Und trotzdem betrügst du ihn. Und dann sogar noch mit seinem besten Freund. Und der macht das traurigerweise auch noch mit. Ja. Spricht nicht sehr für dich, Mareike. Ja, das stimmt schon. Hm. Stehst du ziemlich beschissen da. Vor anderen und vor dir selbst, glaube ich, auch, ne? Weil ein schlechtes Gewissen wirst du haben. Also eigentlich nicht wirklich. Am Anfang hatte ich eins, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ach so. Na, dann würde ich dir fast wünschen, dass dein Freund heute Abend zuhört und dich erkennt hier. Wenn du da so cool rangehst und so kalt rangehst, meinst du denn nicht, dass dein Freund dich, bist du sicher, dass dein Freund dir treu ist? Also, ich denke schon. Du denkst schon. Und glaubst du, dass er dich sehr lieb hat noch, nach wie vor? Ja. Und deswegen, ich kann einfach nicht mit ihm Schluss machen, weil ich weiß, das würde ihm das Herz brechen. Ich meine, wird ihm das noch... Ich glaube, das Herz wird ihm noch viel mehr brechen, wenn er das jetzt erfährt, was da seit einem Jahr schon passiert. Er wird dich wahrscheinlich im hohen Bogen rausschmeißen. Und ich vermute fast, dass du davor am meisten Angst hast, weil du sehr egoistisch bist und willst überall deine Sachen, deine Rosinen holst du dir raus. Da ist die Wohnung von deinem Freund, da ist der Sex mit dem Lover und so weiter. Finde ich nicht korrekt. Also soll ich ihm sagen? Ich würde dir das ganz klar raten. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, weil du machst im Moment etwas, was vollkommen unfair ist und vollkommen unkorrekt ist. Ja, das sagen mir meine Freundinnen ja auch schon immer. So, sagen deine Freundinnen dir und ich hab's dir jetzt auch gesagt. Ja. Hm? Okay? Mareike, in diesem Sinne, auf Wiederhören. Okay, danke schön, tschüss. In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz. Morgen haben wir eine Themensendung. Morgen heißt unser Thema... Sex hat mein Leben zerstört. Vielleicht habt ihr euch durch eine Sexaffäre einen schlimmen Virus eingefangen. Vielleicht seid ihr auf den Strich gegangen und danach war alles kaputt. Euer ganzes Leben war durcheinander. Vielleicht habt ihr euch auf sexuelle Dinge eingelassen, sexuelle Praktiken, die euch sehr aus der Bahn geworfen haben. Wie auch immer, Sex hat mein Leben zerstört, heißt unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns schon anrufen und um 1 Uhr sind wir da. Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss und Bye-bye. Bis morgen.